In der Nacht starrt Koslik an die Wand. Immer wenn er sich bewegt, raschelt das Bettzeug. Und er hat Angst, dass Friese aufwacht. Aber an seinem gleichmäßigen Atem kann er erkennen, dass dieser noch lebt. Friese hat sich keinen Zentimeter bewegt, seit Koslik am Abend angekommen ist. Koslik steht auf und schleicht zum Ausgang. Na, kann ich helfen? Es sollte heute Nacht eine Untersuchung geben, damit ich morgen früh gleich wieder nach Hause kann. Sie haben's ja eilig. Wie geht's denn der Taubheit? Schon besser, alles weg. Beine? Normal. Also MRT ist angeordnet, ist aber gerade noch besetzt. Dauert sicher noch eine Stunde oder zwei. Nachts geht ja immer alles langsamer. Legen Sie sich doch noch mal ins Bett. Ruhen Sie sich aus. Als Koslik endlich geholt wird, hat er schon eine Ewigkeit in die Schwärze draußen gestarrt. Koslik ist krank. Aber in den Gängen flimmert es weiß. Von den Röhren an der Decke. Von Julia Rothenburg. Das fahle Weiß der Kranken. Bearbeitung und Regie. In dem Kosliks Hände aussehen wie dünne Spinnen. Elisabeth Wallenmann. Gut, bitte hier warten. Koslik setzt sich und schaut in den Gang. Links und rechts kahle Türen. Alle geschlossen. Wenn ich das hier hinter mir habe, kann ich morgen ganz normal in den Kurs gehen. Er denkt an den Anfall und sofort klopft ihm das Herz wieder. Wenn doch nicht alles in Ordnung ist, sollte ich morgen Melinda in der Volkshochschule anrufen. Wie er auf einmal nichts mehr spürte. Sein linkes Bein nicht und sein Arm, sein Rücken. Wie sich alles drehte und wie sein Herz in ihm raste. So, Sie können jetzt. So, bitte Ohrenschutz aufsetzen. Haben Sie Metall am Körper? Nein. Gut, dann Ohrenschutz aufsetzen. Dann hierher legen. Es wird laut, nicht bewegen. Koslik schaut an die Decke, die sich über ihn spannt wie ein Sarg. Hier ist nur dieses Weiß. Ohne Maserung. Ohne Muster. Es gibt eine Naht, die geradeaus verläuft. Aber Koslik kann ihr nicht folgen, weil sein Kopf festgeschnallt ist. So, Herr Koslik, wie geht's Ihrem Bein und dem Arm? Alles weg. Keine Taubheit? Nein, keine. Kein Schwindel mehr? Nein, alles okay. Sonst irgendein Unwohlsein? Kribbeln? Kopfschmerzen? Übelkeit? Sehstörung? Irgendwas? Nein, wirklich, alles wieder gut. Kann ich bald nach Hause? Ich will nicht so lange von meiner Arbeit wegbleiben. Was kam bei der Untersuchung raus? Nun, lassen Sie mich so sagen, gefunden haben wir nichts. Das ist die gute Nachricht. Kein Tumor, auch kein Gerinnsel. Da scheint jetzt erstmal akut alles in Ordnung zu sein. Aber die Symptome, die Sie beschreiben, das ist schon recht ungewöhnlich bei einem Mann Ihres Alters. Da möchte man nichts riskieren. Deswegen wollen wir noch weitere Untersuchungen vornehmen. Aber ich könnte das doch auch von zu Hause machen, oder? Sie meinen ambulant? Nein, wir behalten die Leute immer stationär, bis wir alles ausgeschlossen haben. Ich bleibe hier. Arbeit nochmal anrufen. Anziehsachen nochmal nachfragen. Wie lange? Auf einmal hat Koslik Angst. Vielleicht ist das der Anfang. War da nicht ein Flackern in den Augen des Arztes gewesen? Koslik dreht sich zum Fenster, als er Charlottes Nummer wählt. Hallo? Hallo, hier ist René. Hallo, ja, weißt du hättest ruhig mal Bescheid sagen können, dass du nächste Woche ohnehin keine Zeit hast zum Grillen. Das hätte einiges an Planung erspart. Ich bin gerade im Krankenhaus. Ach, wieso denn? Oh Gott, hattest du einen Unfall? Nein, eine Art Anfall vielleicht. Ist gestern passiert am Schreibtisch. Schwindel, dann die Beine taub und die Arme. Ich bin hierher gefahren, um das abklären zu lassen. Das sind Symptome eines Schlaganfalls. Auf einmal glaubt Koslik wieder den Schwindel zu spüren, auch wenn er auf dem Bett sitzt. Soll ich kommen? Warte, morgen geht es nicht, aber ich kann schnell kommen, wenn es nötig ist. Als schwankte der Boden, als würgen seine Füße unterschiedlich viel. Na, Herr Koslik, wo wollen Sie denn hin? Mal raus, spazieren gehen oder so. Nein, das geht nicht. Mir wurde gesagt, dass die Untersuchung... Wir haben hier die Pflicht der Patientenüberwachung. Sie können nicht einfach rausgehen. Dann können wir nicht mehr für Ihre Sicherheit garantieren. Denken Sie nur daran, was passieren könnte. Das ist versicherungstechnisch nicht möglich. Wenn Sie stationär aufgenommen worden sind, dürfen Sie das Krankenhaus nicht verlassen. Wenn Ihnen was zustößt, während Sie außerhalb des Geländes sind, bezahlt das die Versicherung nicht. Ach so. Aber wenn ich einfach nur kurz vor die Tür gehe? Das ist natürlich prinzipiell möglich, aber wir müssen sie ja finden können. Wegen der Untersuchung. Das kann jeden Moment soweit sein, sonst verzögert sich alles. Es gibt eben nur bestimmte Zeiten, wo so eine Untersuchung möglich ist. Da sind sie am besten hier, damit es gleich losgehen kann. Verstehen Sie? Auf dem Weg in den Aufenthaltsraum merkt Koslik, dass er langsamer geht. Jetzt fängt das bei mir auch schon an. Seltsam. Wie sehe ich wohl von außen aus? Ein Kranker unter Kranken. René Koslik? Ja, wirklich. Das bist ja du, Koslik. Frank? Dass ich dich hier treffe, der Koslik. Dieses Grinsen. Was machst du hier? Früher sah es noch frech aus. Och, Routine. Reine Routine. Die Ärzte finden ja immer was, wenn ihnen langweilig wird. Jetzt ist es wölfisch. Nichts weiter Schlimmes. Also kein Grund, aus dem Hemd zu fahren. Aber ich finde, sicher ist sicher. Weil auf seinen Wangen wie grauer Staub ein Bartschatten liegt. Komm, lass uns hier nicht rumstehen. Was war denn los bei dir in den letzten Jahren? Hm? Komm, setz dich doch. Nein, nein. Nein, ich fürchte, ich muss zurück. Ich muss gleich noch zu einer Untersuchung. Also nur keine Panik. Oder bist du etwa immer noch so ein Korrekter? Sie hat gesagt, dass ich in 10 Minuten da sein soll. Immer noch ganz der Alte. Nein, nein. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wir sehen uns bestimmt demnächst nochmal. Wir können uns doch später wieder hier treffen. So, Herr Koslik. Es werden mehrere Untersuchungen bei Ihnen durchgeführt, die Ihre Zustimmung erfordern. Ich muss Sie darüber aufklären. Das ist natürlich eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es passiert nur ganz selten mal was, aber Risiken gibt es natürlich immer. Die erste ist das Herzecho. Sie werden sediert. Sind Sie allergisch gegen irgendein Kontrastmittel, gegen ein Betäubungsmittel? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist eine kurzzeitige Narkose, die Ihnen über einen Zugang zugeführt wird. Anschließend schlucken Sie diesen Schlauch hier. Das kann zu Halsschmerzen führen, leichter Heiserkeit. Ihr Herz wird dann quasi von innen untersucht. So kann herausgefunden werden, ob es ein Loch in der Wand gibt, ob die Klappen gut schließen. Die Untersuchung dauert keine 20 Minuten, ein Routineeingriff. Unterschreiben Sie bitte hier. Und hier die zweite Seite, Lumbalpunktion. Auch das ist Routine. Wir punktieren dabei den Wirbelkanal im Bereich der Lendenwirbel, um Nervenflüssigkeit zu entnehmen. Es können leichte Kopfschmerzen auftreten, auch Schwindel ist möglich. Bitte unterschreiben Sie hier. So, das war's auch schon. Wann wird es denn die Untersuchung geben? Und das mit dem Herz, passiert das auch heute? Das kommt drauf an. Die Lumbalpunktion wird bestimmt heute Nachmittag stattfinden. Das Herzecho ist immer eine Frage der Kapazität. Das sehen wir erst kurzfristig. Aber wenn das heute klappen würde, dann würde man mich doch auch entlassen können, oder? Dann könnte ich doch heute schon raus. Da müssen Sie den Herrn Doktor fragen. schönes Mittagessen. Herr Koslik? Ihr Transport ist gleich da. Was? Sie haben Glück, Sie kommen jetzt wohin, wo es schöner ist. Auf unsere externe Station, da kommen die hin, na, ich sag mal, die noch selbst laufen können. Das ist viel schöner für Sie. Es ist ein ehemaliges Hotel, also ich verspreche Ihnen nicht zu viel. Ist wirklich hübsch dort. Hermann Bude, bin schon seit 3 Tagen hier. René Koslik, ich wurde hierher verlegt. Ja, ja, weil Sie noch laufen können. Die, die noch laufen können, schicken Sie immer her. Ich bin auch noch ganz fit auf den Beinen. Beim letzten Schlaganfall, da sah es natürlich erstmal nicht so gut aus. Da hat auch der Doktor gesagt, Bude, wenn das so weitergeht, da sehe ich einiges auf Sie zukommen. Aber wie es kam, ist dann doch alles gut geworden. Entweder es wird gut oder eben nicht, das ist meine Meinung. Immer nach vorne sehen. Habe ich zum Doktor gesagt, ich bin einer, der immer nach vorne sieht. Und da liege ich jetzt hier und ich habe nichts zu meckern. Naja, Essen könnte besser sein, klar. Aber beschweren tut man sich ja auch nicht auf dem Weg zur Besserung. Der schönste Weg, wo es gibt, oder nicht? Und Sie? Ich hatte eine Art Anfall, vielleicht auch einen Schlaganfall. Der erste? Man weiß es noch nicht. Ah, der erste. Das war bei mir auch was. Ist 10 Jahre her. Ich bin jetzt wirklich hier. Damals. Eingesperrt. Da dachte ich noch, die Welt gehört mir. Dachte, der Körper macht das alles mit. Gut, hat er ja auch. Nicht? Der hat ja eine ganze Zeit auch alles mitgemacht. Irgendwie ist alles noch leerer. Noch leerer als in der Klinik vorher. Aber so viel Stress, das kann nicht gut sein. Noch weiter weg. Da kriegt man früher oder später einen Denkzettel. Bin ich krank? Man muss auf sich Acht geben, ja? Das weiß ich jetzt. Man muss sagen, stopp, das reicht jetzt. Koslik ist nie krank gewesen. Da mache ich jetzt Schluss. Seine ganze Familie nicht. Das rächt sich sonst. Das rächt sich immer. Dann fällt ihm ein, dass sein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das habe ich gelernt. Das hat zumindest die Freundin seines Vaters gesagt. Habe ich hart lernen müssen, aber ich habe es gelernt. Koslik war damals 17 gewesen. Und darauf kommt's an, oder nicht? Und nach der Schule war er zu seinem Vater gefahren. Es war vielleicht das 3. oder 4. Mal, dass er ihn überhaupt in der Wohnung besucht hatte. Sein Vater hatte noch im Wohnzimmer gelegen, zugedeckt auf der Couch. Das Gesicht war schon ganz gelblich und irgendwie aufgedunsen. Der Mund war leicht geöffnet. Die Freundin seines Vaters schaute von der Tür aus zu, wie Koslik neben dem Sofa stand. Ich lass dich mal allein, hat sie gesagt. Dann kannst du dich verabschieden. Koslik ärgert sich, wie seine Gedanken jetzt hin und her trudeln. Wie er seinen Vater vor sich sieht, die wenigen Male, wo sie sich getroffen haben, er immer mit diesen zackigen Körperbewegungen. Die Fremdheit dazwischen. Selbst an Frank muss er jetzt wieder denken. Frank. Und sein Vater. Seine Schwestern, Charlotte und Christine. Seine Mutter, die er dringend anrufen muss. Alles reiht sich jetzt aneinander. Koslik muss nach draußen starren, damit es zu kreisen aufhört. Hallo René, melde dich mal, wenn du was Neues weißt. Charlottes Kurznachricht klingt wie ihre Stimme. Habe Mutti gesagt, dass du im Krankenhaus bist. Die Nachricht seiner Mutter lässt Koslik noch ungeöffnet. Sie macht sich Sorgen. Ruf sie an. Herr Koslik, was? Ja? Pfleger Mark, wir werden uns jetzt häufiger sehen. Okay, okay. Ich wollte mal fragen wegen dem Herzecho. Herzecho? Heute? Also davon, also da weiß ich nichts von, da muss ich Sie enttäuschen. Aber ich sollte doch nichts essen, wurde mir vorhin gesagt. Das wurde Ihnen heute gesagt? Ja, eine Kollegin von Ihnen hat das gesagt. Da hat die Kollegin wohl was falsch verstanden. Heute ist alles ausgebucht, kein Herzecho möglich. Das ist am Samstag immer so, da kommen nur die dringenden Fälle, wissen Sie? Sonst muss man warten. Angemeldet haben wir sie natürlich, sie sind vorgemerkt. Aber warten muss man da eben trotzdem noch ein gutes Stück. Aber wir sagen Ihnen dann schon Bescheid. Da machen Sie sich keine Sorgen. Wir sagen selbstverständlich Bescheid. Aber wann kann ich denn dann damit rechnen? Also morgen mal auf keinen Fall. Ist ja Sonntag. Da passiert hier nichts. Dienstag vielleicht, würde ich sagen. Oder Mittwoch. Wenn es schlecht läuft, erst Donnerstag. Man weiß nie, was los ist. Und bis dahin muss ich hier bleiben? Na, aber ist doch schön hier, oder nicht? René? Koslik ist gerade dabei, das Würstchen zu essen, das aus dem Kartoffelbrei auf seinem Teller einen fettigen Matsch gemacht hat. Als er eine Stimme hört, die er sofort erkennt. René? Überall hätte er sie erkannt. Und doch sieht sie so völlig anders aus. Marlies? Die Haare hat sie jetzt hochgesteckt. Die große Brille ist verschwunden. Ihr Gesicht wirkt dadurch auf eine Art fast schon jünger und trotzdem ausgezehrt. Unglaublich. Koslik schiebt den Teller etwas von sich. Aber sie hat schon den Matsch darauf gesehen, den unansehnlichen Haufen, der hier sein Leben ist. Was machst du hier? Was machst du hier? Wäre die viel bessere Frage. Sein Herz klopft ihm bis in den Kopf. Du wirkst irgendwie nicht gut, René. Sein Mund ist trocken. Ist alles in Ordnung? Ja, entschuldige, ich war gerade. Mir war gerade ein bisschen schwindelig. Ich hoffe, du bist nicht krank. Nein, nein. Zum Glück nicht. Mensch, Koslik, so sieht man sich wieder. Ich bin nur zu Besuch hier. Ich hol mir schnell was zu essen, dann bin ich wieder da. Und diesmal kannst du mir nicht so schnell entkommen, alter Freund. Diesmal nicht. Das ist typisch. Ihr beide habt also noch Kontakt? Letztes Jahr waren wir zusammen im Urlaub, Indonesien. 3 Wochen. Allerdings war das für mich schöner als für Frank. Der hatte nämlich in der ersten Woche eine Lebensmittelvergiftung. Boah, ich esse nie wieder Krabben vom Markt. Hättest du auf mich gehört? Wie du siehst, sie hat sich nicht verändert. Immer noch eine Klugscheißerin. Marlies war noch nie eine Klugscheißerin. Koslik will widersprechen. Ja, sie war vielleicht manchmal eigensinnig, aber in allem dabei irgendwie sanft. Lässt es dann aber doch. Es ärgert ihn, wie Frank über sie spricht. Wie Marlies lächelt und ihn dann über den Tisch hinweg anstupst, als wären sie wieder Teenager. Es ärgert ihn, dass diese neue Marlies wirklich alles von der alten verdeckt. Wer weiß. Vielleicht ist sie mittlerweile doch eine Klugscheißerin. Am meisten ärgert er sich, weil er so unruhig ist. Weil er Frank am liebsten eine reinhauen würde. Weil er auf einmal so eine Wut in sich spürt, die er selbst nicht erklären kann. Ich will hier weg. Koslik weiß, dass er seine Mutter anrufen muss. Kann sich aber noch nicht dazu aufraffen. Der Himmel draußen sieht aus, als hätte man Zement darüber geschmiert. Von dem Regen, der vorhin noch an den Fenstern klebte, ist nichts mehr zu sehen. Koslik legt das Handy zurück auf den Nachttisch. Er weiß nicht wieso, aber zum ersten Mal an diesem Tag fühlt er sich auf eine merkwürdige Art sicher. Als lullten das Grau von draußen und Budes gleichmäßiger Atem ihn ein. Als wäre er allein auf der Welt. Wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal so sicher gefühlt? Das Gefühl erinnert ihn an das erste Mal, als er an der Volkshochschule einen Kurs gegeben hat. Marlies hatte sich erst einige Monate zuvor von ihm getrennt. Und vielleicht war die Sicherheit von damals auch nur das erstmalige Wegbleiben des Trennungsschmerzes. Denn als er dort stand und nach draußen schaute, zufrieden mit den ersten 2 Stunden seines ersten Kurses, hatte er an die Zukunft denken können, ohne dabei ihr schmales Gesicht mit diesen Augen vor sich zu sehen. Ohne überhaupt irgendetwas zu sehen. Herr Koslik, es gibt jetzt doch noch eine Untersuchung für Sie. Was denn? Ihnen wird jetzt die Halsschlagader untersucht. Ultraschall. Ist nicht unangenehm und dauert nicht lange. Findet das hier statt? Nein, nein, drüben. Sie werden gleich abgeholt. Die Herren vom Krankentransport sind bestimmt gleich da. Herr Koslik, Sie können jetzt herein. Setzen Sie sich bitte. Das wird jetzt kalt, bitte stillhalten. Was ist das? Das ist nur das Gleitgel. Wir untersuchen, ob bei Ihnen eine Karotistenose vorliegt. Wir untersuchen eine Verengung der Arteria carotis communis, umgangssprachlich Halsschlagader. Da kann sich zum Beispiel Kalk absetzen, Sie verstehen? Ich schaue mit dem Ultraschall nach, ob das bei Ihnen der Fall ist. Und wie sieht es aus? Bisher nicht zu sehen. Sieht gut aus. Also von mir gibt es da keinen weiteren Handlungsbedarf. Koslik läuft den Gang entlang, bis er die Toilette findet. Dort muss er sich Wasser ins Gesicht spritzen, bis er wieder klar denken kann. Reiß dich zusammen. Unter dem Papiertuch meint er, seine Halsschlagader pulsieren zu spüren, wie ein unruhiges Tier. Jetzt reiß dich zusammen. Du musst da jetzt durch. Über ihm flackert das Badlicht. Sein Gesicht sieht aus wie eine Grimasse. Du darfst jetzt nicht kneifen. Auf einmal ist die Angst da. Wie etwas, das in diesem kalten kleinen Raum auf ihn gewartet hat. Koslik muss sich auf den Waschbeckenrand abstützen. Das Schlucken fällt ihm schwer, sein Hals ist geschwollen. Du darfst jetzt nicht. Er muss sich auf den Klodeckel setzen, weil er so zittert. Reiß dich endlich zusammen. Komm, reiß dich zusammen. Hallo. Ja, ich bin dran. Du, ich rufe aus dem Krankenhaus an. Ach je, du Armer. Ist denn etwas Neues rausgekommen? Oh Gott, es ist doch nichts Schlimmes. Nein, es ist nichts, keine Sorge. Hast du eigentlich mal mit Mutti geredet? Weißt du, ich musste ihr alles erzählen. Ich fände es echt nett, wenn du das selber machen würdest. Sie macht sich auch so schon genug Sorgen. Sie denkt sich ja sonst noch was. Du kennst sie doch. Ich rufe sie an, beruhige dich. Koslik geht pünktlich und noch vor Bude zum Mittagessen. Er setzt sich so, dass er den Speiseraum im Blick hat. Die Fensterscheibe im Rücken. Er will vorbereitet sein, wenn Frank kommt. Er wird ihn höflich zu sich bitten, ein wenig Konversation betreiben. Ganz genau so, wie er es mit einem Arbeitskollegen tun würde. Na so, heute mal ganz klassisch Nudeln mit Tomatensauce. Koslik fällt jetzt doch das Schlucken schwer. Egal, was er sich eben noch gesagt hat. Erzähl doch mal. Was hast du die Jahre so getrieben? Du, ich musste oft an dich denken. Klar, ich war ja auch lange an der Uni. Wusstest du, dass unser ehemaliges Büro jetzt ein Sekretariat ist? Ja? Kaum zu glauben, oder? Der alte Gruber hat auf die späten Jahre jetzt doch noch so eine eigene Sekretärin bekommen. Der alte Alunke. Weißt du noch, wie der immer die jungen Dinger im Gang angestarrt hat? Stimmt, ja. Gruber. Also nachdem du nach Karlsruhe bist, war ja irgendwie Funkstelle, oder? Weiß gar nicht, was du seitdem getrieben hast. Hast du dich wieder an die Uni verschlagen oder was machst du jetzt? Also in Karlsruhe hatte ich meinen ersten Auftrag. Eigentlich wollte ich das nur vorübergehend machen, aber das hat mir gefallen. Und seitdem nehme ich regelmäßig Aufträge an. Hauptsächlich hier in Freiburg. Ich gehöre jetzt seit 5 Jahren zum festen Bestandteil der Volkshochschule hier. Schön. Koslik könnte jetzt die Wahrheit sagen, wenn er selbst wüsste, was die Wahrheit ist. Oh. Dass er Frank nicht erträgt. Mensch, ich bin froh, dass du mir es damals nicht übel genommen hast mit dem Job. Dass dieses Gönnerhafte ihn in den Wahnsinn treibt. Gruber war ja auch ein echt guter. Dass er bei der Erwähnung von Gruber zusammenzuckt, ohne dass er hätte sagen können, wieso. Da hat man arbeiten können, war echt eine schöne Zeit. Und jetzt? Bist du noch dort? Quatsch, natürlich nicht. Weißt du, das ist ja kein Job für lange. Das sind ja keine Arbeitsbedingungen, mit denen man auf Dauer glücklich wird. Nee. Also ich dachte mir, ich mache den Job ein, zwei Jahre. Aber eine akademische Karriere, nee. Kennst mich ja, dafür bin ich viel zu unglücklich. Koslik weiß nicht, wieso. Aber seit Frank das gesagt hat, hat sich in ihm irgendwas verstellt. Als wäre hier drinnen auf einmal alles zu eng. Sogar sein eigenes Herz. Na ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich mache jetzt Firmenberatung, Präsentationstraining, konzeptionelle Beratung, Firmenkommunikation, du weißt schon, all das Zeug. Jetzt quetschen ihn die Zimmerwände zwischen sich zusammen, während Frank seelenruhig seinen Teller leer kratzt. Weißt du, Koslik, ich sag das nicht nur so, ich bin wirklich froh, dich zu treffen. Ich finde es schade, dass wir uns so aus den Augen verloren haben in den Jahren. Ich habe oft an die Studienzeit zurückgedacht. Malis auch, also, ja, wir reden häufig drüber. Die Studienzeit und Koslik. Habe ich neulich erst zu Malis gesagt. Das ist irgendwie miteinander verwachsen. Koslik nickt. Er kommt an Frank auch nicht vorbei, wenn er daran zurückdenkt. Egal, welchen Ort an der Uni er sich vorzustellen versucht, immer ist es Frank, der dort schon sitzt. Kommt Malis eigentlich noch mal zu Besuch? Ja, sicher. Ja. Bin ja noch eine Woche hier. Heute aber nicht mehr, die ist bei ihrem Mann. Stippvisite in Karlsruhe. In der Nacht wirft Koslik sich hin und her. Franks Stimme hallt in seinen Ohren nach. Immer und immer wieder. Und jetzt, wo sonst alles um ihn herum dunkel ist, kommen dazu noch die Bilder. Frank in seinem lächerlichen Bademantel beim Mittagessen. Gruber, der sich stets auf dieselbe Art über seinen Schreibtisch lehnt. Bei seinem Einstellungsgespräch damals und jedes Mal, wenn er ihnen Aufgaben zu übermitteln hatte. Das muss ein Ende haben. Frank und er, wie sie in ihrem Büro sitzen. Frank rechts und Koslik links. Die Gesichter einander zugewandt. Das muss jetzt sofort ein Ende haben. Frank, der beim Arbeiten manchmal vor sich hin pfeift. Was Koslik beinahe um den Verstand bringt. Dass mir hier alles entgleitet. Gesagt hat er ihm das natürlich nicht. Dass mir nachts alles vor den Augen tanzt, nur weil Frank mich nicht in Ruhe lässt. Und immer wieder ist Malis darunter. Malis, der tagsüber zur Seite schiebt. Deren Bild aber nachts andauernd vor seinen Augen aufblitzt. Eigentlich fällt mir das sonst doch nicht so schwer. Eigentlich trägt Koslik sein Leben immer gut verschnürt mit sich herum. Ein Paket von Ereignissen, aus dem er von Zeit zu Zeit einzelne herauszieht und betrachtet, ohne dass sie sich verändern oder ihre Ordnung verlieren. Hier aber weiß er nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Ein Glück, dass ich Sie erreiche, Koslik. Melinda Krause spricht von der Volkshochschule. Hallo. Ich habe schon mal versucht. Das tut mir so furchtbar leid mit dem Krankenhaus. Können Sie denn mittlerweile absehen, wann Sie wieder unterrichten können? Nicht, dass ich Sie da unter Druck setzen möchte. Ich habe Ihren Kurs für die Woche einmal an Gunnar Schöner übergeben. Sie sollen ja in Ruhe gesund werden können. Aber ich werde hier nicht mehr lange sein. Es ist auch nichts Ernstes, nur Kontrolluntersuchungen. Ach Gott sei Dank. Ich habe mich ja gar nicht getraut zu fragen. Mensch, Koslik, Sie haben mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Wann kommen Sie denn wieder? Ganz bald. Ich freue mich schon darauf, wieder hier rauszukommen. Wir freuen uns auch. Gunnar. Aber ich werde meine Kurse wiederbekommen. Wahrscheinlich mögen die Teilnehmer Gunnar lieber. Aber wenn schon. Der derzeitige Deutschkurs ist ohnehin keine Freude. Marina Koslik, hallo? Hallo? Hallo. Hier ist René. René? Ach, du bist... Ja, ich rufe aus dem Krankenhaus an. Die Charlotte hat dir vermutlich schon alles erzählt. Ja, das hat sie. Da dachte ich auch, das ist mal wieder typisch. Dass du keinem was sagst und das einfach so durchziehst, René. Wenn du angerufen hättest, ich wäre doch sofort gekommen. Ich wollte kein großes Aufhebens darum machen. Weißt du übrigens, dass die Christine jetzt auch ins Krankenhaus muss? Was? Das wüsstest du, wenn du ab und zu mal anriefst. Was hat sie denn? Ach, wieder ein Polyp an der Darminnenwand. Dickdarm, glaube ich. Ein kleiner Eingriff. Sie geht heute ins Krankenhaus und kommt dann in ein paar Tagen wieder heraus. Ich wünschte nur, sie hätte den Klaus noch. Da wüsste ich, dass sie in guten Händen ist. Aber so bleibt sie wohl mein Sorgenkind. Wie du, René. Dass du jetzt auch noch anfängst und irgendwelche komischen Sachen kriegst. Sieh bloß zu, dass die das wieder hinkriegen. Da gibt's nichts hinzukriegen, Mutter. Ich bin gesund. Ja, das will ich hoffen. Koslik erhebt sich träge und geht ins Bad. Der Spiegel dort ist so groß, dass man um sich selbst nicht herumkommt. Ich verliere das Wichtige aus den Augen. Eine Weile starrt er sich einfach nur an. Seine Haare, die ihm heute platt am Kopf liegen. Sein Bartschatten. Aber wahrscheinlich ist doch, dass ich hier wieder herauskomme und dass nichts geschehen ist. Im Spiegel sieht er jetzt wahrhaft wie ein Kranker aus. Dass ich Gunnar ablöse, dass ich in meine Wohnung zurückkehre, dass ich einfach weitermache, die Fruchtfliegen vertreibe, meine Kleidung sortiere, vielleicht indem ich meinen Computer aufräume und die alten Bücher ordne. Wenn Koslik ehrlich ist, fühlen sich diese Gedanken aufgesetzt an. Als wolle er sie nur denken, während in seinem Gehirn, wie in einem Fernseher im Hintergrund, etwas ganz anderes läuft. Mit mir stimmt was nicht. Ich muss hier raus. Hier drinnen dreht sich alles immer nur im Kreis. Doch draußen ändert sich nichts. Auch hier hängen die Gedanken noch genauso trüb in ihm wie der Himmel, der grau an den Hochhäusern klebt. Er spürt, dass es ihn dort nur wieder überkommt. Also läuft Koslik im Treppenhaus auf und ab, bis er vor dem Speisesaal steht. Herr Koslik, Lust auf ein Spielchen? Ja, gern. Das ist Sibylle Klemm. Ja, wir kennen uns ja schon vom Sehen. Schön, Sie kennenzulernen. Wir spielen Mau Mau. Hier gibt's leider nichts anderes. Die Karten haben wir im Regal gefunden. Und da dachten wir, heute ist es wieder so neblig. Warum nicht ein Spielchen wagen? Ach, das tut gut. Finden Sie auch, dass die Krankenhausluft einem einen ganz trockenen Mund macht? Das ist, weil die so viel heizen. Da wird die Luft richtig dick. In der Reha ist das anders. Da fühlt sich alles gleich viel natürlicher an. Da war ich auch schon einmal. Damals konnte ich mein linkes Bein kaum noch bewegen. Aber die haben mir wieder gut auf die Sprünge geholfen. Dachte schon, ich müsste im Rollstuhl bleiben. Wie war's denn bei Ihnen? Ja, das mit dem Rollstuhl, das kenne ich. Kosliks Herz schlägt gleich schneller, weil er wieder an den Anfall denken muss. Dachte auch erst, das war's jetzt. Von nun an, Sibylle, bist du gezwungen, alles zwei Nummern kleiner zu machen. Er weiß genau, was sie meint. Ich habe ein ganzes Jahr lang das eine Bein kaum noch gespürt. Es fühlt sich an, als kippte die Welt aus den Fugen. Und man stünde ganz alleine da. Ohne Arme. Ohne Beine. Nur mit einem Herzen, das einem in den Ohren dröhnt. Was sind denn Sie eigentlich vom Beruf, wo Sie doch noch so jung sind? Ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber Sie wirken ja recht jung. Da ist es schon ungewöhnlich, dass man solche Geschichten zu erzählen hat. Dabei haben Sie doch einen ganz ähnlichen Beruf, nicht? Sie beide. Sind Sie auch Therapeut? Nein. Lehrer. Ach, Lehrer. Und Sie? Maltherapeutin. Ach was, malt man da seine Träume oder wie darf ich mir das vorstellen? Wissen Sie, wir alle haben so viel in unserem Kopf, die ganzen Umwelteinflüsse. Das meiste davon können wir gar nicht verarbeiten. Das ist so, als legen die wirklich wichtigen Dinge unter einer Decke, die man aber natürlich manchmal etwas anheben kann. Da ist so viel Ballast. Es kommt dann ab und an hoch, wenn man es unterdrückt. Dann kann man damit nicht umgehen, weil man denkt, huch, wo kommt denn das her? Weil man es eben unterdrückt und verdrängt hat, verstehen Sie? Aber der Körper hält das nicht aus. Der schafft sich dann seine Ventile, so wie einen Schlaganfall zum Beispiel. Das ist eine Prüfung, so muss man das sehen. Da sagt der Körper, so nicht. Und wir müssen die Aufgabe lösen, die er uns stellt. Ansonsten wird das immer so weitergehen. Wie arbeitet man bei einer Maltherapie? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal malt man nach Farben, die einem in diesem Moment ganz besonders wichtig erscheinen. Manchmal nach einer bestimmten Fragestellung oder nach Träumen. Bei manchen kristallisiert sich auch schnell ein bestimmtes Thema heraus. Bei mir ist es zum Beispiel das Messer. Das ist so ein Thema für mich. Da gab es viele Szenen in meiner Kindheit. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Einmal, da ist es mir ausgerutscht. Da hätte ich mir fast den Finger abgeschnitten. Hier, den linken Ringfinger. Was Sie nicht sagen. Meine Mutter war nicht zu Hause, die hatte wenig Zeit für mich. Das Messer ist dabei nur ein Symbol für diesen ganzen Komplex, verstehen Sie? Noch heute habe ich das mit dem Messern. Mein Unterbewusstsein will mir damit etwas signalisieren. Einerseits natürlich, dass ich mich an die Szenen aus meiner Kindheit erinnern muss, die nicht vergessen darf. Andererseits aber auch noch auf höherer Ebene, dass ich in meinem Leben die Sachen, die mich belasten, verdränge, obwohl ich sie eigentlich herausschneiden müsste. Ein sauberer Schnitt, verstehen Sie? Deswegen habe ich schließlich auf den Schlaganfall gekommen. Weil ich ihn einfach immer noch nicht schaffe, diesen Schnitt. Ja, das ist ja ein Ding. Wirklich ein Ding. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was da alles in einem schlummern kann? Ich habe mich nach dem ersten Schlaganfall mit meiner Mutter ausgesöhnt. Das war dringend notwendig. Das Verhältnis zu ihr, das hat große Teile meiner Kindheit sehr geprägt. Aber jetzt konnte ich endlich offen darüber reden. Dass man manchmal so einen Schubs braucht, obwohl schon immer klar war, dass es so kommen würde. Na, so ist es eben im Leben. Aber dann bin ich die Sache ja auch endlich angegangen. Und trotzdem hatten Sie dann noch einen Schlaganfall? Naja, die Prüfung kann man eben nicht so ohne weiteres bestehen. Der Körper ist ein tiefer, weiter Sumpf des Geistes. Also das ist mir zu hoch. Ich brauche jetzt mal ein Käffchen. Und ich gehe mir mal die Beine vertreten. Das ist es, was mein Leben jetzt ist. Stimmen in meinem Kopf in viel zu engen Räumen. Ich muss hier weg, bevor ich noch verrückt werde. Oh Gott, du siehst ja wirklich krank aus. Charlotte. Also diese Bettdecke ist ja furchtbar. Dass du da keinen Juckreiz bekommst. Ich frage mich immer, warum die nicht mal ordentliche Sachen kaufen. Nach der Arbeit war heute noch ein bisschen Zeit und da habe ich gesagt, dass ich die Stunde Autofahrt heute mal schaffe, um zu schauen, wie es dir geht. Und ich sehe ja, wie schlecht es dir geht. Schrecklich ist das, dass du im Krankenhaus bist. Da kann man sich ja nur Sorgen machen. Aber es geht mir wirklich besser. Und blass bist du auch. Hier, ich habe dir einen Korb mitgebracht. Da ist etwas zu essen drin. Ein paar Kleinigkeiten. Und Mutti hat auch noch ihre Marmeladen reingetan. Danke, das ist sehr nett von dir. Und jetzt, René, jetzt erzähl doch mal, was kam denn nun bei den Untersuchungen raus? Du lässt dir immer alles aus der Nase ziehen. Mutti hat gesagt, du hättest sie gleich wieder abgewimmelt. Da kam ein Arzt. Aber außerdem wissen wir beide doch, dass sie das sowieso nicht so sehr interessiert. Weißt du, das ist mal wieder typisch. Ich finde schon, dass du ein bisschen mehr wertschätzen könntest, welch große Mühe sie sich gibt. Klar ist sie nicht einfach, das habe ich nie behauptet. Aber sie macht sich doch ehrlich Sorgen. Aber du musst ja die beleidigte Leberwurst spielen. Nie kannst du es einfach mal drauf beruhen lassen. Das hat doch da gar nichts mit zu tun. Es ist außerdem meine Sache, wenn ich etwas erzähle. Ich bin hier im Krankenhaus, das ist nicht gerade einfach. Ich habe wohl jedes Recht, denke ich mal, erstmal zu schauen, was mir hier passiert. Ich weiß ja, dass das schwierig sein muss. Wenn ich mir vorstelle, das muss wirklich unheimlich sein, auf einmal so einen Anfall. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Aber was sagen denn nun die Ärzte? Bisher kam bei den Untersuchungen nichts heraus. Aber die Ärzte müssen doch gesagt haben, in welche Richtung sie vermuten. Nein, die Ärzte reden generell nicht wirklich mit einem. Aber irgendeinen Hinweis müssen sie doch gegeben haben. Es könnte alles Mögliche sein. Schau mal, mein Zimmernachbar hat einen Herzfehler. Das kann zum Beispiel das Problem sein. Deswegen habe ich auch dieses EKG-Ding um. Und deswegen wird ja noch ein Ultraschall vom Herzen gemacht. Also jedenfalls mit meinem Gehirn scheint alles okay zu sein. Ich will ehrlich sein, René, ich habe mir schon etwas Sorgen gemacht. Du hast dich so zurückgezogen in letzter Zeit, da dachte ich schon, vielleicht ist da etwas Übles im Busch. Ich weiß manchmal einfach nicht, was du denkst. Ihre Schwester? Ja, ist 3 Jahre jünger. Dachte ich mir. Da war eine gewisse Ähnlichkeit. Hab auch eine Schwester, auch jünger. Ganze 5 Jahre allerdings. Jahrelang hatten wir keinen Kontakt. War nicht einfach, das ewige Gezanke. Das ist mir auch auf die Nieren geschlagen, muss ich sagen. Da habe ich einen Schlussstrich gezogen. Klar, das war nicht schön, aber die Pause hat uns gut getan. Ist nicht immer einfach mit der Familie, was? Ein bisschen erinnert mich die Gisela an ihre Schwester. Wie hieß sie gleich? Charlotte. Wir haben nicht das beste Verhältnis. Haben was Ähnliches, die beiden. Wollen Sie vielleicht etwas Baguette? Huch, Tatsache. Ist ja schon 6:30. Da ist das Essen ja fast vorbei. Wir können doch einfach etwas aus dem Korb essen. Ist bestimmt auch Käse dabei. Brot. Oder sogar Marmelade. Na, wenn Sie so fragen, gerne. Da sage ich nicht nein. Koslik muss daran denken, was Bude über seine Schwester gesagt hat. Und wie es ihn merkwürdig getroffen hat. Charlotte war schon in ihrer Kindheit viel zu laut, hat die Aufmerksamkeit stets auf sich gelenkt. Wie sie alles zu sich heransorgt, wo auch immer sie hinkommt. Oh, mir fallen etliche Situationen ein. Wie sie Koslik bei ihrer Mutter anschwärzte, als er nicht gut genug auf sie aufpasste. Sie über die Straße verschwand und er sie später suchen musste, das Herz rasend, weil seine 5-jährige Schwester entführt worden war. Wo war Christine bei all dem gewesen? Wenn Koslik sich an sie zu erinnern versucht, kommt ihm die ältere Schwester wie ein Geist vor. Ihre Mutter hatte Christine übersehen. Charlotte aber war für sie eine Kämpferin gewesen in einem Kampf, aus dem Koslik stets als Verlierer hervorgegangen war. Er erinnert sich, wie es war, auszuziehen. Schon Monate vorher hatte er es angekündigt. Dennoch war seine Mutter an dem Tag, an dem er wirklich das Auto seines Onkels geliehen hatte und nach Freiburg gefahren war, von einer verbitterten Schweigsamkeit gewesen. Christine und Charlotte saßen am Küchentisch. Wie 2 Statuen. Und hielten still, als treffe sie der Sturm nicht, wenn sie nur lange genug so taten, als existierten sie nicht. Nur Charlotte wagte es dann bisweilen noch, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ein verzweifelter Versuch, das Unvermeidliche abzuwenden. Aber ihre Mutter hatte geschwiegen. Der Mund wie ein Strich in ihrem Gesicht. Die Haare wirkten schütterer als sonst, wenn auch genauso sorgfältig zurückgekämmt wie jeden Morgen. Dürr saß sie da in ihrer Bluse und ihre Augen ruhten starr auf der Butter. Sie sagte nichts, umarmte Koslik auch nicht zum Abschied. Und als er am Abend anrief, sprach sie nur kurz mit ihm und legte auf, ohne sich zu erkundigen, wie seine Fahrt gewesen war. Jetzt muss Koslik an Frau Klemm denken, an das, was sie gesagt hat. Und zum ersten Mal ist da nicht nur Wut in ihm. Die Art, wie sie die Sachen ausgedrückt hat, ärgert ihn zwar noch. Aber jetzt, wo er darüber nachdenkt, fallen ihm doch auch in seiner Kindheit Motive auf. Dinge, die sich wiederholen. Wie in einem Album, in dem erst die Anordnung der Fotos eine Geschichte erzählt. Er wird wütend, wenn er jetzt wieder an seinen Auszug denkt, zu dem er jedes Recht hatte, der die einzige Möglichkeit war. Dass danach nicht einmal Christine mit ihm geredet hat und Charlotte ihn an Weihnachten anschrie, das treibt ihm eine Hitze den Rücken hinauf. Wie paralysiert war er an diesem Weihnachten gewesen. hatte eine Starrheit in sich gespürt, die tagelang nicht weichen wollte. Wenn Koslik sich fragt, wie er damals gefühlt hat, sieht er nur in eine Leere. Es stimmt, dass sich dieses Gefühl durch sein Leben zieht wie ein roter Faden. Seine eigene Abwesenheit. Als wäre er nie wirklich da gewesen. Aber wie jedes Mal, wenn er zu lange an seine Mutter denkt, kriecht langsam ein Gefühl von Schuld zwischen die Wut. Sinkt schwer in ihm nach unten. Aber das kann er heute erst recht nicht ertragen. Koslik, ne? Sieh einer an, dass ich dich noch sehe heute Morgen. Ein bekanntes Gesicht am Morgen ist immer was Feines. Ja, was hast du so gestern getrieben? Dies und das. Hast du keine Ahnung? Nee, du. Heute ist mir kurz übel. Wieso? Ach, wird schon wieder. Weswegen bist du eigentlich hier? Nichts Wildes, nicht der Rede wert. Aber, weißt du, Koslik, ich würde gern weiter mit dir quatschen hier, aber... Jetzt habe ich tatsächlich einen Termin beim Arzt. René, schön. Frank ist beim Arzt. Was ist das da eigentlich zwischen euch? Was meinst du? Naja, habt ihr euch wieder getroffen oder nach dem Studium weiter Kontakt gehalten? Es wundert mich, dass ihr noch so eng seid. Wir beide hätten schließlich auch Kontakt halten können. Oder du und Frank. Weißt du, wie blöd das damals war, dass du dich einfach nicht mehr gemeldet hast? Einfach so mir nichts, dir nichts? Dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Du wolltest doch weg. Irgendwie dachte ich, dass da automatisch ein Abstand mit einhergeht. War das doch, was du wolltest? Das ist nicht wahr, das weißt du. Doch, daran erinnere ich mich doch. Das ist wieder so typisch. Weißt du, du hast dir deine Erklärungen schon immer schön bequem gemacht. Ich habe dir das nie gesagt, aber weißt du, wie sehr das nervt, dass du immer so selbstgenügsam bist? Marlies, ich finde das unglaublich, dass du mir ausgerechnet hier im Krankenhaus solche Vorwürfe machst und das, nachdem immerhin du es warst, die damals gegangen ist, ohne große Erklärung. Und jetzt bin ich hier mit einer vielleicht gefährlichen Krankheit und werde mit dir und Franks Getuttel konfrontiert. Dabei wollte ich euch beide nicht wieder sehen. Ich finde es auch nicht toll, dass wir dieses Gespräch hier führen müssen. Das hätte man verhindern können. Aber dass du jetzt Frank mit hineinziehst, ich finde nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um irgendwas mit ihm abzurechnen, René. Er ist krank, hat echt zu kämpfen. Du kennst ihn, ist ein alter Optimist, will auf keinen Fall eingeschränkt werden und akzeptiert einfach nicht, dass er Hilfe braucht. Seine Freundin hat er noch nicht mal erzählt, dass er Multiple Sklerose mit schwerer Verlaufsform hat, dass er deswegen so oft verschwindet. Ach, ja? Und Schmerzen hat. Und die erzählt er alles. Weißt du, René, das Problem war schon immer deine Arroganz. Du bist einfach immer so unglaublich arrogant gewesen und dabei hast du dich mit so wenig zufrieden gegeben. Was du sagst, das macht wenig Sinn. Du merkst schon, dass du jetzt schon wieder anfängst, oder? Koslik wird erst jetzt bewusst, dass er das Gefühl, das jetzt in ihm sitzt, bereits einmal gespürt hat. Dass ihn das alles an damals erinnert. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, wenn du bessere Laune hast. Auch damals hatte Marlies ihn alleine zurückgelassen. War einfach gegangen. Auf eine Art selbstgefällig, die ihn merkwürdig traf. Und er hatte nicht gewusst, was genau er eigentlich fühlen sollte, bis da doch irgendwann Wut war. Und etwas, das sich wie Schuld anfühlte. Am liebsten würde er jetzt einfach hinauslaufen. Die Straßen entlang, bis er sich schließlich eingeredet hatte, dass schon alles gut war, wie es war. Dass er alles richtig gemacht hatte. Sein Kopf ist voll von der Rede, die er hätte halten sollen. Voll von all dem, was er nie sagt, nie gesagt hat. Am liebsten hätte er Marlies ins Gesicht gesehen dabei, gesehen, wie sich alles in ihr anspannt. Wie sie diese lächerlichen Falten zwischen den Augen bekommt. Wie ihre Augen sich verengen. Am liebsten würde er Frank alles ins Gesicht schreien. ihm etwas vorwerfen. Er weiß nur nicht was. Dass er ihm alles weggenommen hat, vielleicht? Du bist selbst schuld. Alles, was geschehen ist, lag immer daran, dass er es nicht anders gemacht hat. Dass er nicht widersprochen hat, dass er nicht dagegen gehalten hat. Als Gruber Frank die Stelle gegeben hat, als Marlies einfach gegangen ist. Ich hätte was tun müssen. Dann fällt ihm ein, dass er doch etwas getan hat. Habe ich doch, oder? Wie oft er Marlies anrief, dass sie auf seine Nachrichten nicht reagierte. Dass er Gruber gesagt hat, dass er die Stelle haben will. Vom Ende des Ganges aus sieht Koslik, dass Budes und seine Tür offen steht. Schwester Nadine kommt aus dem Zimmer. Dahinter kommt ein Mann mit Sanitäterkleidung, die so rot ist, dass sie in diesem Gang aussieht wie eine Warnung. Im Zimmer sieht alles aus wie immer. Budes Bett ist zerwühlt. Die Badtür steht offen. Budes Schranktür steht sperrangelweit offen. Die Fächer sind leer. Auf seinem Nachttisch liegt nichts mehr. Selbst das Glas Wasser ist verschwunden. Der Bildschirm ist zur Seite geklappt. Keine Kopfhörer mehr. Niemand ist da. Herr Koslik, es ist soweit. Morgen kommt das Herzecho. Ich muss Ihnen deswegen heute einen Zugang legen. Hatten Sie schon mal einen? Nein. Am besten setzen Sie sich. Was ist denn mit dem Herrn Bude? Der ist nicht mehr hier. Geben Sie mir bitte Ihre Hand. Das wird jetzt kurz pieksen. Was heißt nicht mehr hier? Das darf ich Ihnen natürlich nicht sagen. Einmal ausatmen, bitte. Aber Sie haben jetzt das Zimmer ganz für sich allein. Bitte setzen Sie sich und dann ziehen Sie Ihr Oberteil aus. Wir machen die Untersuchung jetzt. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist weniger schlimm, als es klingt. Sie haben den Zugang ja schon, das ist fast das Schlimmste. Sie haben die Erklärung doch unterschrieben? Ja. Ich werde Ihnen ein Mittel in Ihren Zugang spritzen, das Sie sediert. Sie werden also nichts merken. Und dann kann ich Ihnen den Schlauch einführen. Sie müssen dann schlucken, das klappt auch mit der Sedierung. Aber Sie werden sich später nichts erinnern. In Ordnung? Bitte machen Sie den Mund auf. Wegen des Schlauches? Nein, ich spritze Ihnen auch noch etwas in den Rachen zur Betäubung. So, jetzt merken Sie schon, wie Sie müde werden. Als Koslik das nächste Mal die Augen aufmacht, sitzt er auf einer Liege. Er schaut an sich herunter und ist erleichtert, weil sich nichts verändert hat. Um ihn herum ist ein Ticken. Dann erst merkt Koslik, dass es ein Tropfen ist. Er bleibt sitzen und wartet. Eine seltsame Zufriedenheit breitet sich in ihm aus. Ein Frieden, den er gar nicht kennt. Den er noch nie gespürt hat. So ist es. Beinahe so, als wäre er endlich am richtigen Ort. Als wäre dieser Aufwachraum genau der Platz, wo er hingehört, wo er jetzt sein muss. Jetzt ist es definitiv, dass ich mein Leben nicht mehr weiterleben kann wie bisher. Aber er weiß jetzt, dass er vorgewarnt worden ist. Die Krankheit wird alles verändern. Dass er es hätte immer wissen müssen. Dass sich von Anfang an abgezeichnet hat, dass es so kommen würde. Ich werde damit fertig. Er wollte die Zeichen nicht sehen. Jetzt aber sieht er alles. Als wäre die Krankheit ein Pfad, auf dem er schon immer gegangen ist. Und erst jetzt schaut er zu Boden und sieht die Markierungen. Ich lasse nicht zu, dass es mich weiter unterdrückt, dass ich die Dinge einfach so hinnehme. Zum ersten Mal kann er ohne Schmerz an Marlies denken und daran, wie das alles geendet hat. Marlies hatte ihn gebeten, sie in einem Café zu treffen und weil ihre Stimme dabei so seltsam klang und weil sie sonst nie in ein Café gingen, wusste Koslik gleich, dass etwas nicht stimmte. Es tut mir leid, sagte sie und schaute immer wieder auf den Tisch dabei, kratzte mit den Fingern darauf herum, als wäre das ihre Aufgabe. So funktioniert das nicht, sagte sie, als hätte er widersprochen. Aber Koslik saß nur da und sah zu, wie ihr Finger auf dem Tisch hin und her kroch. Du musst doch selber sehen, dass das so nicht weitergeht. Du willst hierbleiben, du fühlst dich hier wohl. Aber mir reicht das einfach nicht. Da gibt es dieses Austauschangebot nach Chile. Da will ich hin. Das ist wirklich etwas Tolles für mich, weißt du? Herr Koslik, da sind Sie ja. Wir haben uns schon gefragt, wo Sie bleiben. Ich war ein bisschen länger im Aufwachraum. Ich glaube, man hatte mich vergessen. Vergessen? Das ist ja ein Ding. Und sowas an einem Krankenhaus, großer Gott. Ja, aber jetzt sind Sie ja da, ein Glück. Der Arzt kommt dann gleich nochmal zu Ihnen. Packen Sie am besten schon mal Ihre Tasche, dann geht das mit dem Entlassen später schneller. Entlassen? Aber natürlich. Ihre Untersuchungen sind ja nun abgeschlossen. Und wissen Sie, Leerlauf können wir uns hier natürlich nicht leisten. Herr Koslik, also, es gibt gute Nachrichten. Wir haben nichts gefunden. Sie können also beruhigt nach Hause gehen. Und das Herzecho? Da ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Ihr Herz funktioniert sehr gut. Und das EKG? Ja, das dauert natürlich etwas mit der Auswertung. Aber wir melden uns natürlich, wenn daran irgendetwas ungewöhnlich sein sollte. Sie kriegen ja ohnehin noch einen Arztbrief von uns. Okay. Man weiß also nicht, was ich habe. Wissen Sie, wir haben jetzt alle klassischen Ursachen für einen Schlaganfall ausgeschlossen, aber natürlich kann so etwas immer vorkommen. Kleine Irritationen im Gehirn, das kann passieren. Nur weil wir also jetzt alles ausgeschlossen haben, heißt das nicht, dass Sie keine transitorische ischämische Attacke hatten. Im MRT war nichts zu sehen, aber auch das muss nichts heißen. Ich schlage Ihnen daher Folgendes vor. Nehmen Sie vorerst jeden Tag Aspirin 10 Milligramm, das ist die Standardmedikation. Das senkt das Risiko, dass Sie so etwas noch einmal erleben, weil es das Blut verdünnt. Und es ist absolut nicht schädlich. Wenn trotzdem etwas Ähnliches passieren sollte, gehen Sie am besten gleich zu einem Neurologen. Okay. Na dann, Herr Koslik, gute Besserung. Ach ja, und holen Sie sich noch das Rezept bei Pfleger Mark ab. Sein, dass ich entlassen bin, obwohl noch nicht alles sicher ist. Koslik fährt mit dem Fahrstuhl wie ein Schlafwandler, drückt ganz automatisch die richtigen Knöpfe. Draußen ist es immer noch kalt. Koslik muss seine Jacke zuknöpfen. Er kramt in seiner Jacke, bis er sein Handy findet. Es ist Mittwoch, 15.30 Uhr. Koslik schaut auf den Busfahrplan und fragt sich, was er jetzt tun soll. Rauschend dehnt sich vor ihm nach links und rechts die Straße. Und über ihm schwebt grau der Himmel. Er weiß nichts von dieser Welt. Koslik ist krank. Von Julia Rothenburg. Mit Jens Harzer, Gloria Endres de Oliveira, Annelore Sabach, Theresa Berlage, Monika Barth, Philippe Graber, Marie Löcker, Christoph Hagen-Dittmann, Bernd Gajkowski, Anne Moll, Cornelia Schirmer, Ingrid Dose, Josephine Israel, Philipp Kronenberg, Till Butterbach und Ulrich Benck. Technische Realisation: Angelika Körber, Christian Alpen und Martin Leitner. Regieassistenz Elia Stengel und Franziska Schneider. Bearbeitung und Regie Elisabeth Wallenmann. Produktion NDR und ORF 2020. Dramaturgie Susanne Hoffmann.